الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما ويجعل تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن نام الله على بامس بمهاتسكن الله زيقن من هالب بمهاتسكايد Sondern Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir kommen gleich zum Thema, und ihr wisst, was in den heutigen Tagen besonders geschieht in Bezug auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese Angelegenheiten, ich meine damit, dass er beleidigt wird, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, oder auch andere Gesandten Allahs, ist keine neue Angelegenheit, sondern das ist eine alte Sache, die immer wieder neu aufgetischt wird. Und schon damals hatten die Götzendiener des Volkes Quraysh den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam beschimpfen und ihn als Zauberer oder als Wahrsager oder als Verrückten bezeichnet, alles Ausdrücke dafür, dass sie nicht an seine Botschaft geglaubt haben. Aber all diese Ausdrücke haben dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam in keinster Weise geschadet, und sie sind so wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und so möchten wir inshallah ta'ala im Folgenden über die Reaktion mancher Muslime sprechen und danach über den Beispiele aus dem Koran al-Karim, die wir in dieser Situation anwenden können, und auch Beispiele aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als drittes, woran man sich zu halten hat, und als viertes der Abschluss. Liebe Geschwister, was die Reaktion von Muslimen angeht, so sollte sie nicht emotional sein, es sei denn, diese Emotionen stimmen überein mit dem, was Allah azza wa jall in seiner Scharia uns beigebracht hat. Und Emotionen, wenn sie ungesteuert sind, das heißt nicht vom Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gesteuert sind, dann sind die Emotionen sehr, sehr gefährlich. Und ich gebe euch dafür ein sehr schönes Beispiel. Und zwar geht es um den folgenden Fall. Einmal kam Sa'd ibn Ubadah, und dieser Hadith bei Bukhari und bei Muslim von Abu Hurairah überliefert, Sa'd ibn Ubadah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, kam einmal zum Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihm: O Gesandter Allahs, stell dir vor, ich finde bei meiner Ehefrau einen Mann vor. Was soll ich machen? Soll ich dann wirklich erst nach vier männlichen Zeugen suchen? Der Prophet, weil das ist das Gesetz Allahs subhanahu wa ta'ala. Man darf niemandem etwas vorwerfen, bis man nicht dafür Zeugen hat. Und in diesem Fall muss man vier männliche Zeugen haben. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Jawohl, du musst vier Zeugen haben. Auch wenn das lange dauert, auch wenn bis du die Zeugen bekommst, das ist eh alles schon zu spät. Daraufhin sagte Sa'd ibn Ubadah: Auf gar keinen Fall. Ich schwöre bei demjenigen, der sich mit der Wahrheit entsandt hat, wenn mir so etwas passieren würde, ich würde mein Schwert ziehen und ihn einen Kopf kürzer machen und nicht zögern. Dieser Ausdruck von Sa'd radiallahu anhu, das war keine Art, die das Gesetz Allahs zu, wie sagt man, abzulehnen, sondern das war ein Ausdruck seiner Eifersucht. Das war ein Ausdruck seiner Eifersucht. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam und kritisierte ihn auch nicht direkt. Er sagte: Hört euch an, was euer Führer zu sagen hat. Er sagte das offensichtlich zu den Leuten seines Stammes. Hört euch an, was euer Führer gesagt hat. Er ist wirklich eifersüchtig. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als kleine Korrektur der Eifersucht, und dass die Eifersucht nämlich übereinstimmt mit dem, was Allah subhanahu wa ta'ala uns mitteilt und uns anordnet. Er sagte: Er ist sehr eifersüchtig, aber ich bin noch eifersüchtiger als er, und Allah ist noch eifersüchtiger als ich. Er ist sehr eifersüchtig, aber ich bin eifersüchtiger als er, und Allah ist noch eifersüchtiger als ich. Und hier erklärt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Eifersucht gut ist, aber sie muss im Rahmen bleiben und sie darf nicht aus dem Rahmen des Gesetzes rausfallen. Und deswegen, liebe Geschwister, ein anderes Beispiel: Wenn eine Person zu einem Essen, wenn eine Person ein Essen loben möchte, eine Mahlzeit sehr gut schmeckt und möchte irgendwie das beschreiben, wie gut dieses Essen schmeckt, und er sagt, das Essen schmeckt so gut, es schmeckt besser als Gerste. Besser als Gerste. Das ist kein Lob. Weil Gerste ist kein Essen, was den Leuten in der Regel schmeckt, oder ist kein Essen, was besonderes Essen ist. Und deswegen, auch wenn ein Muslim jetzt kommt und sagt, zum Beispiel der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist edler als so, wie er beschrieben wird von seinen Feinden und ähnliches, das ist kein Lob, liebe Geschwister, das ist vielmehr eher sogar eine Geringschätzung als ein Lob über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Blödsinn entgegnet man nicht, indem man irgendwie versucht, sich zu verteidigen, sondern Blödsinn geht man einfach aus dem Weg. Was ist denn der Nutzen daraus, dass man eine Person, außerdem, damit man die Reaktion von manchen Menschen sieht, was ist denn der Nutzen daraus, dass man Leute tötet, die absolut überhaupt nicht in Verbindung stehen mit dem eigentlichen Ereignis? Was für einen Sinn macht denn das überhaupt? Das ist so ähnlich wie eine Person, wenn jemand deinen Vater getötet hat, dann stehst du auf und tötest den Vater des Mörders. Was macht denn das für einen Sinn? Was macht denn das? Welche Sünde hat der Vater des Mörders denn überhaupt begangen? Überhaupt gar keine. Und deswegen, manche Geschwister fragen sich vielleicht, warum sind diese Worte gerichtet an die Muslime, wo doch die anderen diejenigen sind, die angefangen haben? Das ist wahr. Und wir wollen auch nicht die Katze am Schwanz packen, wie man sagt. Aber, liebe Geschwister, wir sprechen nun einmal Muslime an, weil sie vor uns sind. Und wenn wir die Möglichkeit hätten, andere Menschen anzusprechen, sprechen wir andere Menschen an. Aber wir sprechen die Muslime an und appellieren an ihren Glauben und an ihren Verstand. Deswegen lasst nicht andere Menschen eure Gefühle, eure Emotionen ausnutzen, indem sie zu euch kommen und sagen, ja, was hältst du davon, dass man den Propheten beleidigt? Ist das nicht etwas schlecht? Und weiter, lass dich nicht ausnutzen. Sag einfach, das ist eine Sache, ich finde sie nicht in Ordnung. Ich finde, das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt gar nichts zu tun, sondern das ist Beleidigung und so etwas ist nicht in Ordnung und fördert nicht das Zusammenleben von Muslimen und andersgläubigen Menschen. Als Abu Huraira radiallahu anhu, Abu Huraira sagte einmal hat ein Mann zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, O Gesandter Allahs, sprich doch bitte ein Bittgebet gegen die Götzendiener. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin nicht als jemand entsandt worden, der andere verflucht, sondern ich bin entsandt worden als Barmherzigkeit. Diese Hadith ist Sahih Muslim zu finden. Schauen wir uns Beispiele aus dem Koran al-Karim an. Beispiele, in denen Propheten wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder Musa alaihi salam oder Noah alaihi salam beleidigt worden sind. Und wie haben sie reagiert? Und ich mache natürlich die Sache ein bisschen kürzer, aber man kann ja auch mal sich die Mühe machen, im Koran nachschauen. Du wirst finden, dass der Prophet a.s. oder Musa oder Nuh, insgesamt wurden sie neunmal der Verrücktheit bezichtigt. Neunmal wurde ihnen gesagt, Majnun, verrückt. Zehnmal wurden sie als Zauberer dargestellt, und das bedeutet auch, sie wollen damit sagen, sie sind Lügner. Und dreimal wurden sie als Lügner dargestellt und viermal als Dichter. Irgendwelche, die haben einfach irgendwas erfunden und was zusammengereimt. In all diesen Beispielen, und du kannst sie im Koran durchgehen, du wirst überrascht sein, wie die Gesandten Allahs darauf reagiert haben, beziehungsweise der Allah subhanahu wa ta'ala selbst darauf reagiert hat. Und schauen wir uns ein einziges Beispiel an, und zwar geht es um das Gespräch zwischen Moses und dem Pharao, und dann sagte der Musa alayhi salatu wassalam, er sagte, euer Herr ist der Herr, euer Vorväter. Und dann sagte Musa, dann sagte der Pharao als Antwort, wahrlich, euer Gesandte, der zu euch entsandt worden ist, ist ein Verrückter. Weil er glaubt nicht, dass seine Vorväter den gleichen Gott hatten wie er selbst. Musa a.s. als verrückt erklärt worden ist, dann hat er einfach darauf reagiert und gesagt, unser Herr ist der Herr des Ostens und des Westens und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr wirklich Verstand besitzt. Das war's. Das Interessante ist, er ist überhaupt gar nicht auf diese Beleidigung eingegangen. Und zweitens, er hat seine Aufgabe weitergemacht. Seine Aufgabe war es, die Da'wah zu machen. Seine Aufgabe war es, die Botschaft zu verkünden. Und das hat er gemacht. Und er hat nicht sich ablenken lassen durch irgendwelche dummen Aussagen. Und das finden wir im Koran al-Karim, dass die Gesandten diesen dummen Aussagen aus dem Weg gehen und gar nicht darauf eingehen, an mehr als einer Stelle über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch über andere Gesandten Allahs. Möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Beispiel, liebe Geschwister, damit wir sehen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst reagiert hat, wenn er beleidigt worden ist. Abu Huraira radiallahu anhu berichtet uns in Hadith bei Bukhari und bei Muslim, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte eines Tages, weil die Leute haben ihn beleidigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam heißt der Muhammad. Muhammad heißt der Vielgelobte. Und die Quraysh, denen hat das gestunken, dass er gelobt heißt, viel gelobt heißt, weil für sie, der ist überhaupt nichts wert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen haben sie ihn einfach getadelt genannt. Statt gelobt haben sie ihn getadelt genannt. Statt Muhammad haben sie ihn Mudammam genannt. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sag mal, wundert ihr euch nicht darüber, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Beleidigungen und die Verfluchungen der Quraysh gegen mich abwenden von mir? Sie verfluchen, sie beleidigen die ganze Zeit Mudammam, wo ich doch gar nicht Mudammam heiße. Ich heiße doch Muhammad. Und so einfach ist er sallallahu alaihi wasallam mit dieser Angelegenheit umgegangen und hat die Sahaba nicht damit beauftragt, andere Sachen zu zerstören oder ähnliches. Liebe Geschwister, als letztes, um nicht euch zu lange auf die Folter zu spannen, möchte ich mich und euch immer daran erinnern, dass wir Geduld haben müssen und dass uns das zu unserem Glauben gehört. Auch wenn unser Prophet sallallahu alaihi wasallam beleidigt wird oder unsere Religion. Und zweitens, mich an euch dazu aufrufen, Tauba zu machen. Tauba zu machen, Allah reuevoll sich uns zuzuwenden. Denn Allah sagt im Koran al-Karim sinngemäß, alles was euch an Schicksalsschlägen trifft, ist aufgrund dessen, was eure eigenen Hände vorausgeschickt haben. Und zu guter Letzt, das alles, was ich gesagt habe, bedeutet nicht, dass man nicht etwas Schlechtes als Schlechtes bezeichnen darf. Und das bedeutet nicht, dass man etwas nicht mit Worten verurteilen darf. Selbstverständlich verurteilt man so etwas. Und das bedeutet auch nicht, dass man so etwas nicht verurteilen darf, indem man was schreibt, ein Buch schreibt, um den Propheten Sassan zu verteidigen. Oder etwas im Internet schreibt oder ähnliches. Oder indem man handelt, indem man solche Angelegenheiten einfach, wie sagt man, solche Menschen, mit ihnen keinen Handel treibt. Und sozusagen, sind wir verabschiedet, Muqata. Und all dies aber unter der Bedingung, dass man nicht, wie gesagt, seinen Emotionen unterlegen ist und falsch handelt. Und zweifellos ist es so, dass wenn Muslime sich provozieren lassen, andere Menschen noch mehr machen. Und das haben wir deutlich erkannt, denn das, was mit dem Propheten geschehen ist, ist nicht das erste Mal gewesen, ist auch nicht das zweite Mal gewesen, ist auch nicht das letzte Mal gewesen und ist gleich danach ein, zwei Mal wieder weiterhin passiert. Und jeder, der die Nachrichten verfolgt, weiß das. Ich möchte abschließen mit einer Aussage von Abdullah ibn Mubarak. Er sagt, mir ist zu Ohren gekommen, dass Jesus, der Sohn der Maria, Friede sei auf ihm, einmal an Leuten vorbeigelaufen ist. Sie haben ihn beleidigt, daraufhin hat er zu ihnen Gutes gesprochen. Dann ging er an anderen Menschen vorbei und sie haben ihn wieder beleidigt, aber noch mehr als die ersten. Daraufhin hat er noch mehr Gutes ihnen entgegnet. Daraufhin hat ein Jünger zu Jesus gesagt, jedes Mal, wenn sie mehr dich beleidigen, fügst du ihnen noch mehr Gutes hinzu. Du machst sie doch, du provozierst sie doch nur. Daraufhin sagte Jesus, der Friede sei auf ihm, jeder Mensch gibt das her, was er besitzt. Jeder Mensch kann nur das hergeben, was in ihm drinsteckt. Man kann nur, wenn man Gutes in einem drinsteckt, gibt man Gutes, in einem Schlechtes drinsteckt, dann gibt man Schlechtes. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Menschen gehören, denen Gutes steckt. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.